Kundgabe 4773. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.11.1949. Reformatoren. Es hat zu jeder Zeit Menschen gegeben, die wahrheitsverlangend waren und mir in tiefer Liebe zugetan. Und diesen wurde sehr bald offenbar, dass die von mir rein ausgegangene Lehre verunstaltet ist. Denn wer die Wahrheit begehrte, der erkannte auch den Irrtum und die Abweichung von der reinen Wahrheit. Wer mich liebt, der erkennt mein Wort als göttlich, wie er aber auch jegliche Irrlehre als Menschenwerk erkennt. Denn die Liebe zu mir und das Wahrheitsverlangen schärft seine Erkenntniskraft und Urteilsfähigkeit. Und darum ist auch ständig gegen den Irrtum angekämpft worden. Das heißt, immer wieder fanden sich Menschen, die zu berichtigen suchten, was falsch war, und die darum als Reformatoren auftraten, angefeindet von denen, die sich vom Irrtum nicht lösen wollten und ihn verfochten als Gottes Wort. Und ich war stets mit ihnen insofern, als dass ich mit ihnen in den Kampf zog gegen den Irrtum, dass ich also selbst durch diese Menschen redete zu allen, die sie anhörten. Und immer gab es Menschen, die begierig aufnahmen, was Erstere ihnen brachten, die es anerkannten und selbst eifrig vertraten. Und also fand jeder Reformator seine Anhänger. Und so entstanden Spaltungen der Kirche. Das heißt, die Kirche, die sich als von mir gegründet ausgab, erfuhr immer wieder eine Veränderung, weil sie beharrte in den als Irrtum erkannten Lehren und die sich von ihr absetzenden Mitglieder eine eigene Geistesrichtung verfolgten, also wieder eine Kirche bildeten, die sich als meine Kirche ausgab. Die Gründer dieser Kirche waren wohl von meinem Geist erleuchtet, da sie aus Liebe zu mir der Wahrheit zustrebten. Ihre Anhänger aber waren nicht immer wahrheitssuchend oder verlangend, sondern ihre Abneigung gegen die erste Kirche ließ sie der zweiten folgen. Und es ist auch nun wieder das Gleiche. In der Wahrheit stehen wird nur der Mensch, der sie ernstlich sucht und verlangt, denn ihm offenbare ich mich auch, und er wird allzeit wissen um meine Lehre, die ich den Menschen predigte zur Zeit meines Erdenwandels. Mein Geist wird stets die Menschen erleuchten, die im Verlangen nach der reinen Wahrheit um die Erleuchtung des Geistes bitten. Amen.